11D. 11D. Соедините предложение с помощью инфинитива с zu. Wir wollen das Programm neu gestalten. Wir wollen mehr Zuschauer ansprechen. Wir wollen das Programm neu gestalten, um mehr Zuschauer anzusprechen. Hast du Zeit? Hilfst du mir? Hast du Zeit, mir zu helfen? Herr McCormick ist beim deutschen Fernsehen. Er soll eine Frühstückssendung entwickeln. Herr McCormick ist beim deutschen Fernsehen, um eine Frühstückssendung zu entwickeln. Wir freuen uns. Wir können zusammenarbeiten. Wir freuen uns, zusammenarbeiten zu können.